Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Im Ö1 Hörspiel bringen wir heute die außergewöhnliche Lebensgeschichte einer außergewöhnlichen Frau. Panonika de Königswarter. Geboren 1913, war eine Nachfahrin der englischen Rothschilds, verheiratet mit einem französischen Diplomaten, mit dem sie 5 Kinder hatte, aktiv im Widerstand gegen die Nazis. Sie war Pilotin, Radiokommentatorin und Malerin. Die Platten ihres Vaters und das Interesse ihres Bruders und wohl auch die Erfahrungen in Afrika weckten ihr Interesse am Jazz. Als sie 39 ist, zieht sie 1952 mit ihrer ältesten Tochter nach New York und wird dort so etwas wie eine Patronin vieler Jazzmusiker. Sie hilft ihnen mit Unterkunft, Jobs und juristischem Rat. Sie ist, wie Nellie Monk, die Ehefrau von Thelonious Monk, es formulierte, eine aufrichtige Freundin. Und davon haben wir nur wenige gehabt. Panonika de Königswarter beschließt auf ihre Art, die damalige Jazzszene in New York bekannt zu machen und für den Jazz und die Jazzmusiker zu werben. Denn selbst in den 1960er Jahren war die Situation vieler Jazzmusiker prekär und ihre Kunst nicht ausreichend gewürdigt. De Königswarter fotografiert Jazzmusiker und fragt sie nach ihren 3 wichtigsten Wünschen. Die Antworten beziehen sich nicht nur auf bessere Auftrittsmöglichkeiten und die Anerkennung des Jazz als Kunst. Dass man von der Musik auch leben können sollte, ist ein Wunsch vieler, ebenso wie weniger Rassismus in der Gesellschaft. Miles Davis äußert nur einen Wunsch: weiß zu sein. Die Königswarter findet für ihr Buch keinen Verleger. Sie stirbt 75-jährig 1988 in New York. Ihre Großnichte Nadine de Königswarter findet die Fotos und die zahlreichen Notizen und veröffentlicht 2006 das Buch mit den 3 Wünschen der Jazzmusiker. Und weil morgen der Ö1 Jazztag stattfindet, bringen wir heute die Hörspielfassung dieses Buchs. Jazz ist, warum dieses Jahrhundert anders klingt als andere, sagte der Jazz-Trompeter Dizzy Gillespie. Und von Charlie Parker ist der Satz überliefert: Jazz ist mehr als nur Musik. Jazz ist eine Lebenseinstellung. Panonika. Die Jazzmusiker und ihre 3 Wünsche. Ein Hörspiel von Grace Yoon. Nach einem Buch von Nadine de Königswarter. Thelonious Monk was the first one I asked. J'ai d'abord posé ma question à Thelonious Monk. Thelonious Monk war der erste, dem ich die Frage stellte. If you had 3 wishes to be fulfilled right away, what would be your wishes? Si on t'accordait 3 vœux qui devaient se réaliser sur le champ, que souhaiterais-tu? Wenn du 3 Wünsche frei hättest, die dir sofort erfüllt würden, wie würden diese dann lauten? He was pacing up and down the room and paused for a moment to look across the river at the New York skyline. Then he answered. Il arpentait la pièce et s'est interrompu un moment pour regarder New York au loin, de l'autre côté du fleuve. Puis il m'a donné sa réponse. Er war im Zimmer auf und abgegangen und hielt jetzt einen Moment inne, um über den Fluss hinweg einen Blick auf die Skyline von New York zu werfen. Dann antwortete er mir. To be successful musically. To have a happy family. To have a crazy friend like you. Musikalisch erfolgreich zu sein. Eine glückliche Familie zu haben. Eine verrückte Freundin wie dich zu haben. Que ma musique ait du succès. Que ma famille soit heureuse. Qu'on me donne une amie géniale comme toi. And I said, but Thelonious, you have them already. He just smiled and began to pace up and down again. Et je me suis exclamé, mais Thelonious, tout ça tu l'as déjà. Il s'est contenté de sourire et il s'est remis à marcher de long en large. Und ich sagte, aber Thelonious, das hast du doch alles schon. Er lächelte nur und fing wieder an, auf und ab zu gehen. Als ich Nika 1986 in New York zum letzten Mal gesehen habe, sind wir spät abends in ihr altes Bentley Cabrio gestiegen, um, wie es ihre Gewohnheit war, eine Runde durch die Jazzclubs zu machen. Sie trug ein Kleid aus bunt bedrucktem Stoff. Ihr blasses, schmales Gesicht war von langen schwarzen Haaren gerahmt. Eine Zigarettenspitze ragte wie immer zwischen ihren grellroten Lippen hervor. Dennoch betrat sie einen Club immer sehr diskret. Sie ließ sich irgendwo in einem Winkel nieder und hörte andächtig zu. Wenn die Musiker Pause machten, sich ein wenig entspannten, sich voller Humor und in ihrer eigentümlichen, verknappten Sprechweise unterhielten, vernahmen sie plötzlich von der anderen Seite des Raumes her fast wie ein Echo, eine witzige Bemerkung, einen Scherz, wie ihn nur ein Insider machen konnte. Kaum hatten sie ihre lässige Stimme und den ausgeprägten britischen Akzent gehört, da schien eine Welle der Freude und des Entzückens von der Bühne in den Zuschauerraum auszugehen. Und man fühlte sich von einem Gefühl von Brüderlichkeit wie eingehüllt. Die Musiker riefen ihr zu, Nika, my lady, oder there's the Baroness, und kamen zu ihr hergeeilt, um sie in die Arme zu schließen oder ihr einen Handkuss zu geben. Panonika Rothschild wurde am 10. Dezember 1913 in London geboren. Ihr Vater entstammte dem englischen Zweig der großen und internationalen Familie der Rothschilds. Charles Rothschild war Bankier von Beruf und Entomologe aus Leidenschaft. Er gründete 1912 die Society for the Promotion of Nature Reserves und im Jahr darauf die Société pour la Protection Internationale de la Nature. Nachdem er auf einer Reise durch das Geburtsland seiner Frau, Ungarn, auf Latein Pannonia, eine neue Schmetterlingsart entdeckt hatte, taufte er nicht nur das Insekt, sondern auch seine Tochter auf denselben Namen, Pannonika. Pannonika war die jüngste Tochter von Charles Rothschild und seiner Frau Ruggico von Wertheimstein. Von Jugend an empfand sie ein reges Interesse für den Jazz, das durch die umfangreiche Schallplattensammlung ihres Vaters entfacht worden war. Später, während des Zweiten Weltkriegs, kam ihr Bruder Victor, der als Churchills persönlicher Kurier die Verbindung zu Präsident Roosevelt in Washington aufrechterhielt, mit dem Jazz in dessen Ursprungsland in Berührung und begeisterte sich für das Klavierspiel von Art Tatum. In England bekam man damals so gut wie keinen Jazz zu hören, von ein paar Konzerten Benny Goodmans abgesehen, die Victor und Pannonika sich nie entgehen ließen. Victor, der eine Ausbildung als klassischer Pianist erhalten hatte, begann sich mit einigen Goodman-Musikern zu treffen und Unterricht beim Pianisten der Band, Teddy Wilson, zu nehmen. The taken from the black, brown and beige, which is a tone parallel to the history of the American Negro. Panonika verfolgte das alles aufmerksam. Teddy spielte ihr Schallplatten vor und erschloss ihr vor allem durch eine Aufnahme von Duke Ellingtons Sweet Black Brown and Beige den ganzen Reichtum, die Vitalität und Spiritualität der Jazzmusik. Schon im Alter von 11 Jahren hatte sie von der Royal Drawing Society für von ihr angefertigte Zeichnungen eine Silbermedaille verliehen bekommen. Und ihr ganzes Leben lang schuf sie farbenfrohe, abstrakte Gemälde von kleinerem Format. Ihre Malweise war in jeder Beziehung frei. Sie mischte auch in ihre Ölfarben alles Mögliche hinein, das gerade zur Hand war. Milch, Whisky, Parfum. Um flüchtige Licht- und Farbeffekte oder Bewegungen einzufangen, griff sie auch sehr gern zur Polaroid-Kamera. 1931 übersiedelte sie zusammen mit ihrer Schwester Liberty nach München, um an der dortigen Kunstakademie zu studieren. Im Jahr darauf unternahmen beide eine Reise durch Deutschland und Österreich, wo Panonika zum ersten Mal mit dem Antisemitismus in Berührung kam. Nach ihrer Rückkehr nach London nahm sie immer mehr am mundänen Leben teil. Sie wurde mit King George V. und seiner Gemahlin Mary bekannt. 1935 begann sie sich für die Fliegerei zu begeistern und lernte fliegen. Auf dem Feldflughafen von Le Touquet in Nordfrankreich begegnete sie Jules de Königswarter, ihrem späteren Gatten. Sie hatten zusammen 5 Kinder. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs folgte Jules dem Aufruf von General de Gaulle und schloss sich in London den Streitkräften des Freien Frankreich an, FFL. Er wurde nach Äquatorialafrika abkommandiert und Panonika zögerte nicht, ihm zu folgen, um dort als Chiffriererin für den Nachrichtendienst der Gaullisten tätig zu werden. Sie trat ebenfalls den FFL als aktive Kämpferin bei und arbeitete während dieser Zeit nicht nur als Kommentatorin für den Propagandasender Radio Brazzaville, sondern fuhr auch Militärfahrzeuge. Ihre Einsätze führten sie an die ghanaische Goldküste, in den Kongo, nach Nigeria, Ägypten, Libyen, Tunesien, Italien und Frankreich. In dieser Periode erwachte vermutlich ihre Liebe zur afrikanischen Kultur. Nach dem Krieg trat Jules in den diplomatischen Dienst ein. Er hatte verschiedene Posten in Norwegen inne und wurde dann nach Mexiko versetzt. Panonika fiel es jedoch schwer, sich an die Zwänge zu gewöhnen, denen man als Botschaftergattin ausgesetzt war. Und obwohl beide sich nach wie vor liebten, führte jeder von ihnen ab 1952 sein eigenes Leben. Panonika lebte teilweise in Mexiko, wo Jules Dienst hatte. Ansonsten in New York, wo sie mit Teddy Wilson, dem Klavierlehrer ihres Bruders Victor, zusammentraf. Bei ihm hörte sie zum ersten Mal jene Melodie, die untrennbar mit ihrem Komponisten Thelonious Monk verbunden war. Round Midnight. 1954 erfuhr sie, dass Monk in Paris in der Salle Pleyel ein Konzert geben würde. Sie ließ sich das nicht entgehen und wurde bei dieser Gelegenheit von Mary Lou Williams, einer Jazzpianistin und Komponistin, mit ihm bekannt gemacht. Panonica war 41 Jahre alt. Im Jahr darauf bezog sie mit ihrer ältesten Tochter Janka eine Suite im New Yorker Stanhope Hotel. Nika. Nika. Das war der Kosename, mit dem ihre Familienmitglieder und viele Musiker sie anredeten. Freundete sich mit einer großen Zahl von Jazzern an. Mit Lionel Hampton, Art Blakey, Walter Davis, Bud Powell, Coleman Hawkins, Sonny Clark, Charlie Parker, Tommy Flanagan. Nika, my ladies, good to see you, baby. Good evening, everybody. This is Nika's Tempo, and tonight we are coming to you direct from the Five Spot Cafe. And that beautiful music you hear is coming from Thelonious Monk and his quartet. Charlie Rouse on tenor saxophone, Roy Haynes on drums, and Ahmed Abdul Malik on bass. Thelonious Monk. Jede Nacht setzte sie sich an das Steuer ihres Bentley, um in Gesellschaft einiger von ihnen die Clubs abzuklappern. Das Five Spot, das Village Vanguard, Birdland, Minton's Playhouse und Small's Paradise in Harlem. Sie tauchte immer mehr in diese Welt ein, wurde Mitglied der Musikergewerkschaft und versuchte, Jobs für ihre Freunde an Land zu ziehen. Eine Zeit lang fungierte sie sogar als Agentin für Art Blakey und dessen Jazz Messengers. Blakey erinnerte sich: Mir kam nie die Idee, eine Band zu leiten, bis ich sie traf. Ich habe viel gelernt, einfach indem ich mich hinsetzte und mit ihr sprach. Sie hat mir beigebracht, wie man diplomatisch geschickt mit Leuten umgeht und wie man sich benimmt. Eines Abends erlitt Coleman Hawkins, der Epileptiker war und allein lebte, auf der Bühne einen Anfall. Er weigerte sich, sich in ein Krankenhaus einliefern zu lassen. Sie sah regelmäßig in seiner Wohnung nach ihm, leistete ihm Gesellschaft und füllte den Kühlschrank auf. Eines Nachts verschwand Bud Powell, den sie bei sich aufgenommen hatte, weil er an Depressionen litt, spurlos. Sie machte sich auf die Suche nach ihm, durchkämmte ganz New York, befragte alle möglichen Leute, bis er einige Tage später gefunden wurde. Nach den Jam-Sessions in den Clubs lud Nika die Musiker zu sich in Stanhope ein, um die Nacht mit Musik ausklingen zu lassen. Die Direktion des Hotels war über diese lauten Feiern verzweifelt und bemühte sich, Nika loszuwerden. Man verdoppelte, ja verdreifachte schließlich die Miete für ihre Suite. Vergeblich. The Baroness zeigte sich beharrlich. Sie zahlte und zog nicht aus. Im März 1955 flüchtete sich der 35-jährige Charlie Parker, alias Bird, zu ihr in Stanhope. Seine Gesundheit war von Drogen und vom Alkohol zerrüttet. Selbst im Birdland, dem nach ihm benannten Club, wollte man ihm kein Engagement mehr geben, weil er zu unberechenbar geworden war. Sein physischer Zustand war katastrophal, doch er weigerte sich, sich in einem Krankenhaus behandeln zu lassen und starb wenige Tage später dort im Hotel, woraufhin die Direktion Panonica rauswarf. The royal family came to your grandfather and said crying the blues and all that begging, and you laid the bread on him so he could beat Napoleon, right? That a bitch. And threw in the Suez Canal. They changed the world. Nobody's fault around here. Yeah, but that was over in Europe, though, Mark. I mean, I'm your president. I tell people who you are. What about that? The United States, man. We don't need the school. She's a billionaire. What are you talking about over here? The Rothschild? Es war eine Zeit, in der Nikas Name häufig in einem der Skandalblätter auftauchte, im Zusammenhang mit dem Tod Charlie Parkers etwa oder wegen irgendwelcher Auseinandersetzungen mit der Polizei, zu denen es zum Beispiel kam, als sie Thelonious Monk und den Saxophonisten Sonny Stitt auf einer Tournee durch den Bundesstaat Delaware begleitete. Als sie mit dem Auto in Richtung Baltimore unterwegs waren, bekam Monk Durst. Und als sie an einem Restaurant vorbeikamen, bat er Nika anzuhalten. Durch Monks imposante Statur und vor allem durch seine in sich gekehrte und schweigsame Art in Angst versetzt, rief der Besitzer die Polizei. Die Polizisten kamen und warfen sich auf den Pianisten. Das alles vor den Augen der entsetzten Nika, die sie anflehte, ihm nicht auf die Hände zu schlagen. Bei der Durchsuchung ihres Bentley stieß man auf eine kleine Menge Marihuana. Alle wurden aufs Revier geschleift und verhört. Da Nika alle Schuld auf sich nahm, wurde sie wegen Drogenbesitzes zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Sie legte Berufung ein und wurde nach mehrjährigem Verfahren freigesprochen. Monk konnte man nichts vorwerfen, doch seine Cabaret-Card, ohne die er in New York nicht in Clubs auftreten durfte, wurde ihm für die Dauer von 2 Jahren entzogen. Zu jener Zeit sah man es überhaupt nicht gern, wenn Schwarz und Weiß Umgang miteinander hatten. Nika erzählte, wenn sie Monk zu Auftritten im Süden der USA begleitet habe und sie Arm in Arm über die Straße gegangen seien, hätten die Leute die Straßenseite gewechselt oder auf den Boden gespuckt, wenn sie an ihnen vorübergekommen seien. Ein mit ihr befreundeter Musiker sagte, sie geriet oft in Schwierigkeiten einfach deswegen, weil sie sich als Weiße in der Gesellschaft von Schwarzen blicken ließ. Nika wechselte mehrfach das Hotel. Vom Stanhope zog sie ins Algonquin und dann ins Bolivar. Sie kaufte einen Steinway-Stutzflügel, den sie Monk zur Verfügung stellte. Er hatte mit Frau und Kindern bei ihr Unterschlupf gefunden, nachdem die Wohnung der Familie ausgebrannt war. Im Bolivar Hotel komponierte Monk auf seinem neuen Instrument Baloo Bolivar Baloo's R, Brilliant Corners, und das berühmte Panonica. Hi, everybody. Very glad to be here today, and I would like to play a little tune I just composed not so long ago, entitled Panonica. It was named after this beautiful lady here. I think her father gave her that name after a butterfly that he tried to catch. I don't think he caught the butterfly, but anyway, here's the I composed named after her, Panonica. Thank you. Merci beaucoup, ladies and gentlemen. Thank you, Thelonious Monk. An die 20 Titel sind der Baroness gewidmet, darunter Nika, My Dream of Nika von Sonny Clark, To Nika von Kenny Dorham, Blues for Nika von Kenny Drew, Thelonica von Tommy Flanagan, Nika's Dream von Horace Silver. A song happy and gay, a song that we know all the musicians will play. You know, so it would seem, everybody loves Nika's Dream. A song loaded with love, a sweet melody sent down from angels above. You know, so it would seem, everybody loves Nika's Dream. Nika's Tempo von Gigi Grice, Panonica von Duke Jordan, Nika Steps Out von Freddie Redd, A Waltz for the Baroness von Ray Draper, Hear Nika von Matthew G, Panonica's Nocturne von Samir Safwat, Inka von James Spaulding, Nika und Tune for Nika von Eddie Thompson, Inka und Nicaragua von Barry Harris, My Nika, the Girl I Love, Nika and I, Nika, Love and Bliss, Nika is the Girl for Me, Nika Drums of Love von Bliss Bowman, sowie Weehawk and Madpad von Thelonious Monk, das in Roger Vadims Verfilmung von Les Liaisons Dangereuses von Art Blakey und den Jazz Messengers gespielt wird. Einige Musiker baten sie auch, abstrakte Gemälde für die Cover ihrer Schallplattenalben anzufertigen. She had a vision that jazz would one day be the music that's of the future, you see. Don't you agree? We'll help to see that her vision will come true. And all the world will be blessed by it too. This song is here to stay, my friends. Just wait and see. People have made it part of jazz history. You know, so it would seem, everybody loves Nika's Dream. Da sie es müde war, in Hotels als unerwünschter Gast behandelt zu werden, kaufte Nika auf den Rat von Monk hin ein Haus in dem in New Jersey gelegenen Weehawken, das sich der Filmregisseur und Schauspieler Josef von Sternberg 10 Jahre zuvor hatte bauen lassen. Ihr neues Refugium wurde von Monk erst Catsville getauft. Im Jargon der farbigen Jazzer sind Cats andere Musiker. Und dann in Cat House umbenannt, weil Nika als militante Tierschützerin sich dort im Laufe der Zeit mit Hunderten von streunenden Katzen umgab. And then we in the base, yeah. And John, we go. Yeah. Yeah. You have to jump at the base and we come back to the inside, okay? Durch die riesigen Fenster hatte man einen großartigen Ausblick auf den Hudson und Midtown Manhattan am anderen Ufer. Nika und ihre Schützlinge hatten endlich eine Bleibe gefunden. Einen Ort, wo sie sich ausruhen, kreativ tätig sein, Ping-Pong spielen, schlafen, ungestört üben oder Jam-Sessions abhalten konnten. You got the, you take the first, you know, first time you play. Where are we going? Anywhere. All right. '57 gelang es Monk mit Nikas Hilfe, seine Cabaret-Card zurückzubekommen, ohne die er in keinem Club mehr hatte spielen können. Damit brach eine der furchtbarsten Perioden seines Lebens an. Sofort nachdem er wieder öffentlich auftreten durfte, stellte er ein Quartett auf die Beine, mit dem er 6 Monate in Folge im New Yorker Five-Spot gastierte. Diese mittlerweile mythische Formation setzte sich zusammen aus John Coltrane am Tenorsaxophon, Ahmed Abdul-Malik am Bass und Roy Haynes am Schlagzeug. Nika, ihre Tochter Janka und Monks Ehefrau Nelly begleiteten den Pianisten danach regelmäßig auf Tourneen, die er mit seinen verschiedenen Gruppen in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern unternahm. Nelly sagte einmal über Nika: Sie ist uns eine aufrichtige Freundin gewesen und davon haben wir nur wenige gehabt. Sie war genau die Person, die wir brauchten. Country place, be all right. I'd love to get together with you soon. Yeah, we're all right. All right. I'm down. He's playing. No, no, no. I mean, you know, pretty soon at the end of the month, I'll be busy. I'll be going everywhere. Die meisten Musiker führten ein schweres Leben. Zum einen aufgrund der Rassendiskriminierung, aber auch, weil man sie ökonomisch ausbeutete. Sie wurden unablässig von Geldsorgen geplagt und wussten deswegen oft auch nicht, wo sie unterkommen konnten. Als The Baroness den Pianisten Barry Harris kennenlernte, der eine Lungenentzündung auskurierte, schlug sie ihm vor, ins Cat House zu ziehen. Er lebt dort heute noch. In New York verlangte damals das Gesetz, dass Musiker, die in Nachtclubs spielten, sich ihre Fingerabdrücke abnehmen lassen mussten und diese dann bei den Behörden registriert wurden. Nika intervenierte beim Bürgermeister John Lindsay, damit man mit dieser diskriminierenden Praxis Schluss machte. Und ebenso sammelte sie die Unterschriften von 230 Musikern für eine Petition zur Abschaffung der Cabaret Card. Dieser Ausweis sollte aber erst 1967 überflüssig werden. To be an excellent musician, Charlie Rouse, to own a jazz club and promote very good jazz. that America would recognize its true art. Ein exzellenter Musiker zu sein. Einen Club zu besitzen und richtig guten Jazz zu fördern. Dass Amerika seine einzig wahre Kunstform anerkennen würde. Être excellent. Être propriétaire d'un club de jazz et passer du très bon jazz. Que l'Amérique reconnaisse que c'est un art véritable. Roy Haynes. A Rolls Bentley. Ein Rolls Bentley. Une Rolls Bentley. Recognition. Anerkennung. La reconnaissance. I wish on the moon. You know how the song continues. Tu vois, tu connais la suite de cette chanson, hein? Gegen Ende der 60er Jahre hatte Nika bereits mit ihrer Polaroid eine ganze Reihe Aufnahmen der Musiker gemacht, die einen beträchtlichen dokumentarischen Wert besaßen. Die Situationen machen die Originalität und Einmaligkeit dieser Fotos aus. Viele von ihnen wurden in der intimen Atmosphäre des Cat House aufgenommen, vergleichsweise wenige in der Öffentlichkeit. Schon damals dachte sie daran, ein Buch mit diesen Fotos zu veröffentlichen, in dem auch die sehnlichsten Wünsche von 300 Jazzern enthalten sein sollten, zu denen sie diese Musiker beinahe beiläufig, wie im Scherz, zwischen 1961 und 1966 befragt hatte. Which three wishes do you have? Welche drei Wünsche hast du? Quels sont vos trois souhaits? Blue Mitchell. That I can play understandably and know what I'm doing musically. Dass ich spielen kann und verständlich und weiß, was ich tue. Musikalisch. Je souhaite arriver à jouer de façon simple et compréhensible. Et savoir ce que je fais sur le plan musical. To have enough to live comfortably. Genug zu haben, um angenehm leben zu können. Avoir de quoi vivre à l'aise. Sorry, Nika, but the cats are waiting for me. Tut mir leid, Nika, aber diese Katze hier will was von mir. Excuse-moi, Nika, il y a un mec qui m'attend. Herbie Mann. That all these nuts would quit messing around with the goddamn bomb. Dass all diese Irren aufhören würden, mit diesen gottverdammten Bomben umzumachen. Que tous ces dingues arrêtent de faire joujou avec leur bombe de merde. Ich denke, ich wäre gern unabhängig und vermögend. Jedenfalls, was das Geld. Je crois que j'aimerais avoir une fortune personnelle. Ça, c'est pour l'argent. Und könnte spielen, was ich will und wann ich will. Ohne mir Sorgen über das zu machen, worüber andere sich sorgen. Ich wünschte, jeder würde über die Nichtdiskriminierung das, wovon er sagt, dass er es meint, auch wirklich meint. Ce qu'il raconte sur la non-discrimination. Billy Higgins. To have the genius of a Thelonious Monk. To send my wife and baby something. And to have a set of drums. Das Genie von Thelonious Monk zu besitzen, meiner Frau und meinen Babys etwas schicken zu können, ein Schlagzeug. Avoir le génie de Thelonious Monk, pouvoir envoyer quelque chose à ma femme et à mes deux petits, une batterie. Duke Ellington. My wishes are very simple. I just want nothing but the best. Meine Wünsche sind sehr bescheiden. Ich will nichts als das Beste. Mes vœux sont très simples. Je veux tout ce qu'il y a de mieux. Sun Ra. A flexible instrument Ein flexibles Instrument, das jede nur denkbare Stimmung von allen wiedergeben könnte. Sogar die einer Katze oder die eines Vogels. Ein Zentrum, in dem ich jederzeit das, woran ich gerade arbeite, in angemessener Weise präsentieren könnte. Lichter, Schatten, Farben, Musik, das alles würde zusammenwirken. Und es wäre eine Zusammenschau kosmischer Dinge, derart konzentriert, dass man in einer Stunde über das gesamte Universum aufgeklärt wäre. Die Mittel, Dinge präzise, direkt und ungehindert tun zu können. Die Mittel, Dinge präzise, direkt und ungehindert tun zu können. Art Blakey. Bet you love me. Que tu m'aimes. That Art Jr. gets his shit together. Que mon fils, Art Jr., se tire de ses emmerdes. That I get divorced. Divorcé. And we get married. Et me marier avec toi. Julian Cannonball Adderley. I wish that racial discrimination. Ich wünsche mir, dass die Rassendiskriminierung von Angesicht der Erde. Je voudrais que la discrimination raciale soit éliminée de la surface du globe. In jeder Hinsicht. Vraiment partout. I wish for some sort of subsidy for jazz. Ich wünsche mir eine Art Subvention für die Kunst des Jazz. Je voudrais que dass die wirklich passionierten Künstler eine Musik kreieren können, die unversehrt ist. Nennen wir es mal so. Nicht deformiert aufgrund sozialer und ökonomischer Gegebenheiten. Nur dann, unter diesen Voraussetzungen, kann es einen Ausdruck im Jazz geben, der frei ist von Bitterkeit, Neid, Kummer und ständigen Demütigungen. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mir Verhältnisse wünschen würde, die meiner Frau und mir ein gesundes und glückliches häusliches Dasein ermöglichten. Que je souhaiterais voir advenir des circonstances diverses et variées ayant trait à la santé et à une vie heureuse pour ma femme et pour moi. And myself. Steve Lacy. The version of all war funds. Die Umwidmung aller Mittel der Kriegsführung zur Erforschung der Möglichkeiten des menschlichen Verstandes. Soit transféré au financement de l'étude du potentiel intellectuel. Universal comprehension. Universelles Verständnis. La compréhension universelle de l'art. The end of fear. Das Ende der Angst. La disparition de la peur. Miles Davis. To be white. Weiß zu sein. Être blanc. How are you? Which three wishes do you have? What's that? Teo Macero. Oh, yeah, this is given to me in Poland. Poland? Yeah. Peace of mind. Seelenfrieden. Avoir l'esprit en paix. To change the status of jazz. That is to get rid den Status des Jazz zu verändern. Das heißt, loszukommen vom Stigma, das der Jazzmusik anhaftet. Weißt du, ein Jazzmusiker wird angesehen als eine Art Freak. Das ist etwas, das mir schon lange auf den Hocker geht. Es wäre wunderbar, wenn Jazzmusiker den gleichen Status bekommen könnten wie die großen Persönlichkeiten in der neuen E-Musik. Ce serait formidable si les jazzmen pouvaient avoir le même statut que les grands noms de la musique contemporaine. To have no problems with people recording. Keine Probleme zu haben mit Leuten beim Aufnehmen. Also keine Probleme im Studio. Plus de problèmes de studio. Dizzy Gillespie. Not to play for money. Permanent peace in the world. A world where you don't need a passport. Nicht für Geld zu spielen. Immerwährenden Frieden auf der Welt. Eine Welt, in der man keinen Pass braucht. Ne pas être obligé de jouer pour de l'argent. La paix dans le monde, pour toujours. Un monde où on n'aurait pas besoin de passeport. Elvin Jones. Peace on earth. Complete acceptance and recognition to this music as a pure art form. And to see the end of suffering to humanity. Friede auf Erden. Vollständige Akzeptanz und Anerkennung dieser Musik als einer reinen Kunstform. Zu erleben, dass das Leiden der Menschheit ein Ende hat. La paix sur la terre. La pleine reconnaissance que cette musique est un art à part entière. que l'humanité cesse de souffrir. We were driving home from New York. This was the first year he lived here, 1972. And he suddenly turned to me and said, "I'm very seriously ill." This is the only thing Thelonious has ever been heard to say about being ill at all. He never said it again. Wie eine gute Fee hörte sich Nika ihre Wünsche an und sammelte sie. Hoffte sie am Ende, den Musikern, indem sie sie befragte, helfen zu können? Monk ist der Erste, dem sie ihre Frage stellte. Seine Antworten entlockten ihr ein verblüfftes: "Aber das alles hast du ja schon." Damals ist das Buch, das sie verschiedenen Verlegern vorschlug, nicht zustande gekommen, weil diese glaubten, dass es zu wenige am Jazz interessierte Leser gäbe. Monk legte nach und nach ein immer bizarreres Verhalten an den Tag. Der in einigen Fällen auch gewaltsame Tod vieler seiner Freunde bedrückte ihn zutiefst. Einem Journalisten hatte er schon Jahre zuvor auf die Frage, wo er gerne leben würde, geantwortet: "Abgesehen von New York scheint mir der Mond der einzige verlockende Wohnort zu sein." Er zog sich immer mehr in sich zurück, kapselte sich immer mehr von allem ab. 1973 übersiedelte er zu Nika ins Kerthaus. Dort blieb er 9 Jahre lang, bis zu seinem Tod. In dieser Zeit verließ er das Haus eigentlich nur noch zu 3 Konzerten, die er zwischen 1973 und 1976 gab. Als Monk starb, nahm Tommy Flanagan das Album Thelonica auf, das Thelonious und Nika gewidmet ist. In den folgenden Jahren kämpfte Nika dafür, dass der Platz am Ende der 63. Straße West, wo Monk 45 Jahre lang gelebt hatte, in Thelonious Square, Monk's Circle, umbenannt werde. Ihr Wunsch ging 1983 in Erfüllung. Ebenfalls in den 80ern half sie Barry Harris, eine Jazzschule zu gründen, die im Junction Jazz Cultural Theater untergebracht war, einem ehemaligen Restaurant in der 8. Avenue, wo Musiker auch Konzerte geben konnten. Im Dezember 1986 veröffentlichte sie einen Artikel im Daily Challenge, der einzigen schwarzen Tageszeitung von New York. In A Remembrance of Monk heißt es: "Als Mensch war er wie seine Musik. Er konnte dein ganzes Leben verändern. Du konntest deinen biederen kleinen Lebensweg verfolgen und plötzlich schien dieser Weg sich dir wunderbarerweise nach allen Seiten hin zu öffnen." Abgesehen von seinen alles auf den Kopf stellenden eigenen Kompositionen, konnte Monk jeden beliebigen Standard spielen und dich die Musik, ihr Inneres und ihr Äußeres, empfinden lassen wie kein anderer. Er versetzte dich ins Herz der Unendlichkeit der Musik hinein. "1988 trat sie anlässlich der Premiere des Films Bird von Clint Eastwood zum letzten Mal in der Öffentlichkeit auf. Francis Poudrat, ein anderer großer Förderer und Wohltäter der Jazzer und selbst auch Musiker, sagte über sie: "Nikas Gabe, Geschichten über Musiker zu erzählen, ist einzigartig. Und sie kennt Hunderte davon. Wenn eine von ihnen sich als weniger aufregend erweist, dann reicht das Timbre ihrer Stimme, um die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen." Das Erscheinen Nikas war im Allgemeinen gleichbedeutend mit Freude, denn für uns war ihr nie etwas zu gut. Wenn sie jemanden irgendeine Aufmerksamkeit erwies, dann tat sie das so, als ob es die natürlichste Sache der Welt sei, mit unendlichem Takt. Ich war sicher, der Grande Dame des Jazz begegnet zu sein. Sie war die Helferin, die Vertraute, die innige Freundin von allen. Und ihr angeborener Sinn für Schönheit war immer ihr zuverlässigster Ratgeber gewesen. Bird, Blakey, Bud und Thelonious, die ihre engsten Freunde waren, haben es alle bestätigt. Mein letztes Gespräch mit Nika zeigt sehr gut, wie sie Schwierigkeiten anging. Wir hatten uns später am Abend in einem Club treffen wollen. Doch sie rief mich an, um die Verabredung abzusagen, weil ihr elektrischer Büchsenöffner nicht funktionierte. Sie würde daher den ganzen Abend damit beschäftigt sein, von Hand die Dosen mit dem Futter für ihre 122 Katzen zu öffnen. Im November 1988 wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie sollte einen dreifachen Bypass erhalten, starb aber während der Operation, einige Tage vor ihrem 75. Geburtstag. Am Morgen ihres Todestages hatte sie noch ihren Kindern anvertraut, dass sie das Gefühl habe, Monk und ihre kurz zuvor verstorbene Schwester Liberty seien um sie. Mit ihrem Dahinscheiden verloren die Jazzmusiker eine Freundin, eine Beschützerin, die mit ihrer Menschlichkeit, ihrer weiblichen Intelligenz und ihrer geistigen Unabhängigkeit etwas Licht in ihr so schwieriges Leben brachte. She had a vision that jazz would one day be the music that's of the future, you see. Don't you agree? We'll help to see that her vision will come true. And all the world will be blessed by it too. This song is here to stay, my friends. Just wait and see. The people have made it part of jazz history, you know, so it would seem. Everybody loves Nika's dream. Nika, eine Person, die die Schönheit der Musik, wie auch die der Menschen, die sie schufen, zu schätzen gewusst hatte, musste man Hommage erweisen. Auch indem man die von ihr gesammelten Interviews veröffentlichte. Ein Gedächtnisgottesdienst für sie fand in der lutherischen Kirche St. Peter in New York statt, der Kirche des Jazz. Eine große Schar von Freunden und Musikern, darunter der Sohn Monks, erwies ihr die letzte Ehre. Eine von Barry Harris geleitete Band, die von Stepptänzern begleitet wurde, spielte ihre Lieblingssongs. Letzter Wunsch war, dass ihre Asche in den Hudson gestreut wurde. Um Mitternacht herum. Round Midnight. Ich bedauere, dass ich nicht dabei sein konnte, um meine Großmutter ein letztes Mal zu begleiten, als man ihr diesen Wunsch erfüllte. Nadine de Königswarter. Which three wishes do you have? Welche drei Wünsche hast du? Quels sont vos trois souhaits? Lionel Hampton. To be in tune with jazz. Jazz to me is like a human emotion of the Negro. Lots of white people write about jazz, but they don't know the pain of it. You should be the one to write about it, Nika, because you understand. The musicians will talk to you. Im Einklang mit dem Jazz zu sein. Jazz, für mich sind das die menschlichen Gefühle des Negers. Eine Menge Weiße schreibt über Jazz. Doch die kennen die Schmerzen nicht, die da drin stecken. Du solltest die sein, die drüber schreibt, weil du es kennst. Und mit dir werden die Musiker reden. Être en phase avec le jazz. Le jazz, pour moi, c'est les émotions. L'humanité du noir. Des tas de blancs écrivent sur le jazz. Mais ils ne comprennent pas la souffrance qu'il y a dedans. C'est toi. Toi qui devrais écrire sur le jazz. Parce que toi, tu comprends. Et que les musiciens te parleraient à toi. Il faut que je monte sur scène, là. Du musst jetzt runter auf die Bühne. Ich werde aber morgen zu dir rüberkommen. Und dann machen wir das mit dem Tonbandgerät. Das wird noch mal 3 oder 4 Stunden dauern, mindestens. Ich habe gerade erst angefangen mit der ersten Antwort. Verstehst du? Ja. Yuppie. Nika. I'll do not more than get started on the first answer. You dig? Panonika, die Jazzmusiker und ihre 3 Wünsche. Ein Hörspiel von Grace Yoon nach einem Buch von Nadine de Königswarter. Nadine de Königswarter, Leslie Moulton. Panonika Deutsch, Birgit Bücker. Panonika Englisch, Leslie Moulton. Panonika Französisch, Dina Fost. Jazzmusiker Deutsch, Stefan Hart. Jazzmusiker Englisch, Monty Waters. Jazzmusiker Französisch, Jacques Bachelier. Übersetzung Michael Müller und Florence Erz. Ton und Technik Johanna Fegert und Markus Kohl. Regieassistenz Benno Schoh. Regie Grace Yoon. Produktion Südwestrundfunk 2008. Redaktion Frank Halbig und Hans-Burkhard Schlichting. Nun noch unsere Hinweise. Der Ö1 Jazztag beginnt heute um 23 Uhr mit der Ö1 Jazznacht. Morgen um 9.05 Uhr hören Sie in der Sendung Gedanken den Pianisten und Komponisten Paul Urbanek über die vielen Facetten des Jazz. In der Matinee bringen wir die WDR Big Band und das WDR Symphonieorchester und in den Menschenbildern hören Sie den Musiker Wolfgang Puschnigg. In der Ö1 Jazznacht morgen am Ö1 Jazztag ist ab 23 Uhr der Schriftsteller Peter Henisch über seine Liebe zu Jazz und Blues zu hören. Einen Überblick über das Gesamtprogramm des Ö1 Jazztags finden Sie unter o1.orf.at/jazztag. Nächste Woche im Ö1 Hörspiel ein Hörspiel in Reimform, das Begräbnis von Marc Karnal, die Chronik einer katastrophenreichen Trauerfeier. Nächsten Samstag um 14 Uhr.